Herzlich willkommen zum zweiten Teil Vorausschau für 2020 zum Thema Ordnung. Ich stelle ein paar Fragen zum Thema, wie soll deine Ordnung in 2020 aussehen, und werde die gleich für mich und dich, also von meinem Leben aus, aber für dich zum Anhören, beantworten. Frage Nummer 1. Was wird auf deinen Fotos zum Thema Ordnung in 2020 zu sehen sein? Also ich hoffe, viel raus in die Natur zu gehen und da viele Fotos zu haben, weil in der Natur alles seine Ordnung hat und jeder Baum, der umfällt, hat seine Ordnung und wird dann von vielen kleinen Tieren und der Natur weggeräumt, aufgeräumt. Ich hoffe, wieder viel bei netten Kunden zu sein und da schöne Vorher-Nachher-Fotos mit großem Erfolgseffekt zu haben. Auch wenn bei mir mal wieder eine Schublade verkrustelt ist, dann mache ich hier auch meistens ein Vorher-Foto, räume die dann auf und dann gibt es noch ein Nachher-Foto. Warum? Oh, ich weiß auch nicht. Irgendwie freut es mich hinterher, die zwei Fotos vergleichen zu können. Es wird hoffentlich auch Bilder von einem gepflegten Garten geben, in dem viel Gemüse und Obst und Kräuter wachsen. Ein Garten, in dem ich regelmäßig Unkraut zupfe und in dem ich auch immer reichhaltig ernte. Auf den Fotos wird hoffentlich eine Lodge zu sehen sein, die zum Entspannen einlädt. Genau, die Lodge ist ja wie so eine überdachte Terrasse und da ist auch immer die Gefahr, dass man schnell mal Sachen raus oder darunter stellt und dann sieht es aus. Und da möchte ich jeden Tag schauen, dass die wieder schön aussieht und zum Entspannen einlädt. Nächste Frage. Wofür in Bezug auf Ordnung möchtest du dir selber in genau einem Jahr gratulieren können? Liebe Annette, ich gratuliere dir. Klasse, dass du die ganzen Babyklamotten verkauft oder verschenkt hast. Wie schön, dass der Keller so übersichtlich und frei von schimmelbaren Dingen ist. Toll, dass du in deiner Küche nur das hast, was du häufig verwendest. Alle Dinge werden von dir und deiner Familie nach jedem Essen aufgeräumt. Und welche schlechte Ordnungsangewohnheiten möchtest du gerne ablegen? Ich möchte gerne von anderen weniger Ordnung erwarten. Und von mir mehr, also nicht von anderen Ordnung erwarten, ohne diese Erwartung selbst zu erfüllen. Bevor ich also meiner Tochter sage, dass sie aufräumen soll, schaue ich erstmal bei mir selber, ob alles an seinem richtigen Platz ist. Worauf freust du dich am meisten in Bezug auf die Ordnung? Ich freue mich, wenn ich schön Zeit habe und in Ruhe Raum für Raum aufräumen kann. Am liebsten nebenher noch etwas Schönes hören kann, Musik oder auch eine Sprachnachricht von einer Freundin oder einem Freund oder etwas in etwa ein Hörbuch. Das macht mir viel Spaß und ich freue mich auch, wenn Besuch sich ankündigt und ich dann davor mein SOS, ich bekomme Besuch, abarbeiten kann und so dann eine perfekt ordentliche und saubere Wohnung habe. Nächste Frage. Wofür möchtest du weniger Zeit zum Thema Ordnung aufwenden? Also manchmal, wenn es wieder ein bisschen unordentlicher ist, laufe ich dann rum und räume auf und dann denke ich nach einiger Zeit, ja, was habe ich denn jetzt gerade eigentlich gemacht? Und dieses ungeplante Umherlaufen und Aufräumen, das deprimiert mich und dafür möchte ich weniger Zeit aufwenden. Dann gibt es morgens manchmal so Zeiten, ach, da will ich eigentlich los, aber die Kinder beschäftigen sich gerade so schön. Dann denke ich, ach komm, ich räume noch schnell auf und dann kommen wir irgendwie immer später los. Und das habe ich auch gemerkt, macht mich auch unzufrieden. Also morgens noch schnell aufräumen zu wollen, nicht gut. Also und hier geht es nicht darum, um Dinge, die man eh morgens aufräumt, wie das Frühstück oder die Klamotten, wenn man sich umgezogen hat, sondern wenn man dann auf einmal anfängt oder anfangen möchte, intensiver aufzuräumen. Ja, und dann kommt es natürlich noch zu meinem Lieblingsort, der Küche. Und da habe ich überlegt, ob ich öfters mal was Einfacheres zu essen mache und weniger Arbeit in der Küche habe. Ich habe immer so ein bisschen Angst, oh Gott, bekommt meine Familie genug Nährstoffe? Mein Mann hat schon abgenommen, seit er mit mir zusammen ist. Und da einfach mal ein bisschen lockerer werden und darauf vertrauen, dass meine Familie schon genug Nährstoffe bekommt und man auch einfach mal Brot mit Belag essen kann. Warum? Natürlich, um weniger Arbeit in der Küche zu haben, weniger zum Aufräumen, weniger vorher zum Kochen. Und die letzte Frage ist noch schön. Was wirst du tun, damit die nächsten 12 Monate so wundervoll oder sogar noch besser als die letzten 12 Monate werden? Und hier habe ich für mich festgestellt, dass alles immer gleich wundervoll wird. Also egal, was passiert oder wie, was für eine tolle Wohnung ich noch bekomme, mein Glückslevel pendelt sich irgendwie immer ein. Also das habe ich jetzt echt festgestellt, als wir haben ja damals im 3. Stock ohne Aufzug gewohnt und mich hat es total genervt. Ich habe die Wohnung voll gehasst am Ende, weil ja, wenn meine Tochter im Kinderwagen wieder eingeschlafen ist, musste ich stundenlang draußen bleiben. Und auch so, die war viel zu heiß, die Wohnung, alles war blöd. Und jetzt sind wir in der voll der tollen 3-Zimmer-Wohnung und alles ist wunderbar. Wir haben ein kleines Gärtchen, super. Und obwohl ich jeden Tag so dankbar bin, die Wohnung zu haben und die mir so viel Freude macht, ist mein Glückslevel irgendwie gleich geblieben. Man regt sich dann halt über andere Dinge auf. Also das fand ich doch sehr interessant, dass die äußeren Dinge irgendwie kaum an den Glücksstellschrauben drehen, sondern dass es bei mir wirklich so eine innerliche Haltung. Und dafür habe ich jetzt zum Beispiel, was möchte ich tun, damit es wundervoll wird? Ich habe zum Beispiel einen schlechte Laune Notfallplan. Wenn ich morgens mal mit schlechter Laune aufwache, weil irgendwas gleich am Morgen nicht geklappt hat, dann habe ich so einen Notfallplan für schlechte Laune. Den kann ich ja auch gerne mal vorstellen. Und damit bin ich dann echt immer spätestens nach einer halben Stunde richtig glücklich. Ich möchte weiterhin kleine Ziele erreichen. Das macht mich sehr glücklich. Ich habe ein dickes Glückstagebuch. Ich habe ja auch einen Kurs 2 Wochen für das Glück in Udemy gemacht. Und das Glückstagebuch weiterführen, weil ich echt merke, dass sobald ich das führe, bin ich so viel glücklicher. Also das weiterhin führen. Und ich möchte auch immer wieder, wenn ein kleiner Bereich, der mal wieder ein bisschen verkrustet ist, den immer wieder ausmisten. Das macht mich sehr glücklich. Ich habe auch ein paar Bücher noch, nicht viele, aber meine absoluten Lieblingsbücher habe ich behalten, die natürlich auch voll gekrickselt mit Notizen von mir sind. Und da möchte ich gerne mal wieder die Bücher rausholen und kapitelweise, also jetzt nicht das ganze Buch, aber so ein bisschen wieder reinlesen. Genau. Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch 2 Bücher bekommen, die ich noch nicht gelesen habe. Also letztes Jahr bekommen, die möchte ich dieses Jahr auch lesen. Und der letzte Punkt ist, raus in die Natur gehen, in der alles an seinem richtigen Platz ist. Ja, das macht mich auch glücklich, eigentlich immer, wenn es mir mal nicht so gut geht oder irgendwas ist oder die Kinder sind nicht so gut drauf. Raus in die Natur hilft uns immer, mir und auch den Kindern. Damit sage ich Tschüss und ich wiederhole aber nochmal die Fragen. Vielleicht magst du sehr für dich gerne auch noch beantworten. Also, was wird auf deinen Fotos in 2020 zu sehen sein? Wem oder was möchtest du gern mehr Zeit zum Thema Ordnung widmen? Wofür in Bezug auf Ordnung möchtest du dir selbst in genau einem Jahr gratulieren können? Und dann kannst du auch gerne eine richtige Gratulationsrede schreiben. Also wenn dein Name Peter ist, dann wirklich, hey Peter, herzlichen Glückwunsch, toll, dass du das und das geschafft hast. Macht auch sehr glücklich. Welche schlechten Ordnungsangewohnheiten möchtest du gerne ablegen? Worauf freust du dich am meisten in Bezug auf Ordnung? Wofür möchtest du weniger Zeit zum Thema Ordnung aufwenden? Und was wirst du